Hallo und willkommen zu A, der Kurzform von Ach, heute in der sommerlichen Edition. Das heißt, trinkt 3 Liter Wasser am Tag, cremt euch ordentlich mit Sonnencreme ein und bleibt bei großer Hitze im Schatten. Und wenn ihr das jetzt im Winter hört, dann packt euch gut ein. Wie immer gibt es 10 Hinweise, die interessant sind auf eine Persönlichkeit, die nicht mehr unter uns weilt. Diese Persönlichkeit ist natürlich auch interessant. Und auch interessant ist Matthias Dunkel, der freundlicherweise die heutige Folge geschrieben hat. Matthias schreibt uns eine E-Mail. Hallo Philipp, ich bin begeisterter Hörer eures Podcasts. Und bis auf ein paar ganz wenige Folgen habe ich bisher fast alles mitgenommen, was ihr so fabriziert habt. Um euch das Leben ein bisschen leichter zu machen und weil es Spaß macht, habe ich nun auch mal eine A-Folge geschrieben. Es geht um in der Hoffnung, dass diese Person noch nicht dran war. Siehe Anlage. Ich würde mich freuen, wenn du die Hinweise bei Gelegenheit im Podcast vorträgst. Viele Grüße, Matthias Dunkel. Und was soll ich sagen, Matthias? Ich leg gleich los. Die Lösung ist Matthias Dunkel. Woher wusstest du das? Ich überlege gerade, ob jemand Bekanntes jemals den Nachnamen Dunkel hatte. Das ist auf jeden Fall ein außergewöhnlicher und, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich ganz cooler Nachname. Das ist ein typischer Fall von, im englischen Sprachraum ist vielleicht noch geiler. Mr. Dunkel? Ja, nein. Ach so. Mr. Dunkel. Hast du denn gecheckt, ob wir die Person schon hatten? Ja. Ich freue mich immer noch auf den Moment, wo tatsächlich mal jemand doppelt kommt. Oh ja. Das wird absolut fantastisch. Dann lass doch mal hören. Ja, und weißt du, worauf ich mich noch mehr freue? Wenn uns das mal passiert und uns erst Wochen bzw. Monate später Hörer oder Hörerinnen darauf hinweisen. Philipp, irgendwie, du klingst heute, als wärst du aus einem Hörbuch ausgebrochen. Wirklich? Warum das? Das klang jetzt falsch, aber es war, glaube ich, ein Kompliment. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Hopp, jetzt los. Ich bin guter Dinge. Sehr gut. Hinweis Nummer 1. Ich wurde im selben Jahr geboren wie Rod Stewart, Jürgen Drews, Lemmy Kilmister natürlich, Rainer Werner Fassbinder, Franz Beckenbauer und Wim Wenders. Meine Mutter war bei meiner Geburt 18 Jahre alt. Mein Vater bereits fast 60 Jahre. Die sind alle gleich alt. Das ist ja verrückt. Das stimmt allerdings. Da gebe ich dir völlig recht. Wim Wenders hätte ich halt mal irgendwie locker, 10 Jahre älter als Jürgen Drews geschätzt, wenn nicht 20. Ja. So Jürgen Drews ist so stehen geblieben in der Zeit, oder? Ja, so ein bisschen. Aber auf eine gruselige, schöne Art und Weise. Sehr gut, das gefällt und mir. Lemmy ist einfach vorzeitig gealtert und dann stehen geblieben in der Zeit. Sehr gut. Aber ich glaube, so weit kommt man damit noch nicht ganz, aber es hilft vielleicht zu der groben Einordnung schon mal. Aber vielleicht hilft euch gleich Hinweis Nummer 2. Meine vergleichsweise helle Hautfarbe brachte mir als Kind den Spitznamen White Boy, also weißer Junge, in meiner Nachbarschaft ein. Es gibt auch eine Band, die heißt Whitest Boy Alive. Also ich war jetzt eher bei dem Film Weiße Jungs bring's nicht. Da habe ich nach Jahren erfahren, dass die Basketball-Szenen in dem Film wirklich sehr kontrovers aufgenommen werden. Weil als Jugendlicher geht man davon aus, dass Wesley Snipes und Woody Harrelson halt übelst rulen. Und im Nachhinein, wenn du in der Basketball-Community unterwegs bist, wird dieser Film doch recht kritisch gesehen, weil vor allem Wesley Snipes halt wirklich einfach nicht gut Basketball spielen kann. Ja, aber das ist doch immer so, wenn du irgendwie einen Mainstream-Film machst, der irgendwie eine Subkultur tangiert, dann kommen hier die Hardliner und sagen, schau dir das an, was die da gemacht haben, das geht ja gar nicht, das ist ja total realitätsfern. Ja, ist doch. Nee, aber ja, dass der nicht auf NBA-Niveau spielt, ist schon klar, aber selbst, also darf ich das mal ganz salopp sagen? Ja, gerne doch. Für einen Farbigen ist er anscheinend echt scheiße. So, wenn sie irgendeinen hingestellt haben, wäre der immer noch 1000 Mal besser gewesen. So, weil jeder Standardamerikaner halt besser Basketball spielen kann als Wesley Snipes. Da lobe ich mir die Darstellung. Castet, ja. da lobe ich mir doch die Darstellung von Fußball in Die Kickers. Da geht's realistisch zu und da passieren nur Dinge wie, dass drei Stürmer aufs Tor zu laufen, minutenlang sich in der Luft drehen und der Torwart sich denkt, bei welchen von den dreien ist der Ball gerade so in der Bauchgegend und versteckt ihn? Also ich hätte jetzt als Beispiel ja Cliffhanger in der Klettergemeinde irgendwie gebracht. Da gibt es ein sehr schönes Reaction-Video von Alex No Big Deal Honnold, wie sie ihm berühmte Kletterszenen aus Hollywood-Filmen vorspielen. Und das ist halt, also der, das ist der Typ, der immer ohne Seil irgendwo kilometerlange Wände hochkraxelt. Und der kommentiert dir dann. Holen? Das ist, weiß ich nicht, aber das ist unbedingt sehenswert. Es ist fantastisch. Irgendwie gefühlt ein Drittel aller Erzählungen von uns enden immer in ein und eigentlich hat es Dominik empfohlen. Und davon wiederum die Hälfte endet in ein und eigentlich hat es Dominik empfohlen und zwar in einem der vorherigen Podcasts. Du musst mit Empfehlungen Geld verdienen können, das wird voll gut. Ich glaube, Amazon hat so ein Geschäftsmodell für dich. Ja, genau. Ich bin menschliche Amazon-Empfehlung. Hinweis Nummer 3. In jungen Jahren arbeitete ich bei Chrysler am Fließband. Die Erinnerungen an diese Zeit habe ich später in einen Song einfließen lassen. Es geht in eine Richtung. Chirp, chirp. Also gut, schon, Jürgen, wenn man ihn braucht. Jürgen Drews lebt ja noch, ne? Dann war es der schon mal nicht. Heino lebt auch noch, weil er live. Stimmt. Oh Gott. Ich war bei, bei White Boy war ich auch bei Klaus Kinski, aber den hat man ja schon. Das stimmt, ja. Ich habe, jetzt, wo ich das gesagt habe, habe ich das Gefühl, kurz für den Albino in die Bresche springen zu müssen. Das ist ja wirklich nicht schön. So, man ist ja auch sichteingeschränkt und man ist sehr sonnenempfindlich und dergleichen. Es ist ja nicht getan, dass man ein wenig hellere Haut hat. Also wenn ich da jetzt despektierlich gewirkt habe, tut es mir leid. Keine Ahnung, ein paar ganz tolle Menschen sind Albino, unter anderem der Heino. Und das ist, glaube ich, so im Alltag nicht unbedingt schön. Ist der wirklich Albino? Ja. Ja. Deswegen hat er auch die Sonnenbrille. Ich dachte, der will einfach nur cool sein. Nee, ich glaube, dass es bei ihm jetzt nicht besonders stark ausgeprägt ist, aber das wollte ich einfach kurz. Naja, ich glaube, das ist auch einfach schon echt unangenehm, wenn man mit so etwas lebt und es starren einen die Leute die ganze Zeit an, weil man einfach von der Norm abweicht. Ja, keine Ahnung, bin auch zu schön. Ständig angestarrt. Okay, der war einfach nur schlecht. Ich lasse es mal so stehen und gebe euch Hinweis Nummer 4. Ich bin der offizielle Vater von insgesamt 12 Kindern, 11 eigene und ein adoptiertes. Diversen Angaben aus meinem Heimatort zufolge könnten es aber auch zwischen 22 und 46 Kindern gewesen sein. What the fuck? Das ist ja mal ordentlich. Es ist auch eine interessante Bandbreite. Das ist ja mehr als doppelt so viel. 46. Ja, aber da müssen ja ganz schön viele fragwürdige Kinder auch in dieser Gemeinde unterwegs sein. So, wenn es bei über 20 Kindern nicht klar ist, das sagt auch viel über die Mütter aus. Denk mal drüber nach. Ja, das ist 46 ist schon, also das deutet doch dann tatsächlich vielleicht auf einen Musiker, der es ganz wild getrieben hat, hin. Welcher weiße Musiker kann es denn so dermaßen wild getrieben haben? Vielleicht ist das mit dem Musiker auch eine Sackgasse. Aber wenn er einen Song kreiert hat, das kann natürlich wieder so ein Diktator sein, der dann einen Song genau. kreiert hat. So oder ein Fußballer. Nationalhymne. Du warst schon gute Freunde und Co. Sogar wenn Franz Beckenbauer einfach das selber gemacht hätte. Ah, schön. Hinweis 5. Im Jahr 2017 wurde eine australische Spinnenart nach mir benannt. Die Entdecker assoziierten den Lebensstil der Spinne, die in der Brandungszone auf Korallen und Steinen lebt, mit einem meiner Songs. What? What? Say what? What? Mir fällt nur Sitting on the Dock of the Bay ein. Der hat das nochmal gesungen? Nee. Oh, das ist Redding. Ja. Das ist ein toller Song. Ja, ich weiß. Meine erste Assoziation in die Richtung wäre eher Rock Lobster, aber auch ganz falsche Richtung. Ja, ich fürchte, das hilft mir immer noch nicht weiter. Aber vielleicht hilft der Hinweis Nummer 6. Der ursprüngliche Name meiner Band war The Teenagers. Mit der Zeit haben wir uns aber den Bandnamen gegeben, mit dem wir bis heute noch bekannt sind. Einer von den Beach Boys? Nein, keiner von den Beach Boys. Beastie Boys. Einer von den Bee Gees. Nein, die leben alle noch. Die leben alle noch. Gott, die Armen. Oh, wow, warum das denn? Nein, nein, ich hab, nein. Das war ein unqualifizierter Kommentar. Wie so oft. Hinweis 7. Im Jahr 1976 habe ich einen Mordversuch überlebt. Dies habe ich meinem Manager zu verdanken, der sich schützend vor mich gestellt hatte und dabei schwer verletzt wurde. Einen Mordversuch? Wann war das? Im Jahr 1976. Ein guter Manager. Das ist so ein typischer Fall von, ich wünschte, es gäbe keinen Kontext, dass irgendwie sein Vertrag nur nicht so war, dass er schon Geld bekommen hat und er das nur gemacht hat, weil er am nächsten Tag Payday gewesen wäre, sondern dass er einfach das wirklich aus guten Gründen getan hat. Gott. Keine Ahnung. Hinweis 8. Die letzten Wochen meines Lebens verbrachte ich in Bayern. Gestorben bin ich dann jedoch. Dominik, der war ganz gut. Danke. Ja. Ich habe ihn leider nicht gehört. Hörst du ja dann die Aufnahme? Sehr gut, das stimmt. Ich schneide es dann so, dass man, was auch immer Dominik gesagt hat, auf jeden Fall hört. Die letzten Wochen meines Lebens verbrachte ich in Bayern. Armut. Gestorben bin ich dann jedoch auf dem Rückflug in meine Heimat bei einem Zwischenstopp in Florida. Bei einem Zwischenstopp sterben ist aber auch irgendwie ziemlich doof. Da hast du schon mal ein ganzes Stück Weg vollkommen umsonst gemacht. Da hättest du auch direkt beim Abflug schon sterben können. Ich würde behaupten, das war ihm danach grad wurscht. Ja, aber das ist doch doof. Ich möchte mal die Emissionswerte. Ich möchte mal nicht bei einem Zwischenstopp sterben. Das kann ich das hiermit mal. Das ist verfügen. Ein T-Shirt. Das kann ich dir, glaube ich, garantieren. Ja? Ja. Ich bin selten so optimistisch gewesen, dass ich irgendwas ein... Gibst du mir das schriftlich? ...halten kann. Ja. Und überleg mal, Jürgen wird jetzt durch irgendwelche diplomatischen Zwischenfälle auf dem Zwischenstopp ewig, jahrelang festgehalten, wie dann so bei Dominik einfach der Schweiß die Stirn herunterrinnt. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall verklagen, wenn das passiert. Ja, auf jeden Fall. Nun gut. Habt ihr schon den Tipp? Du, ich habe überhaupt keine Ahnung, es könnte jeder Musiker sein. Das ist... ja, er muss ja noch nicht mal weiß sein. Vielleicht war das ja nur ein lustiger Spitzname für einen Schwarzen. Hinweis 9. Ich starb im Mai 1981 im Alter von nur 36 Jahren. Einer meiner letzten Worte an meinen Sohn waren: Money can't buy life. Also Geld kann kein Leben kaufen. Mein Name taucht regelmäßig auf der Forbes-Liste der toten Stars mit dem höchsten Einkommen auf. Oh, das hat man schon mal. Darüber haben wir schon mal geredet. Ja, also wir hatten schon mehrfach Leute auf dieser Liste. 36. Er ist 81 gestorben und ist nur 36 geworden. Korrekt. Einer von den Bee Gees. Nein. Hattet ihr schon geraten, aber sind sie auch nicht. Ist keine von den Bee Gees. Haben wir schon? Okay. Naja, die sind auch nicht auf der Forbes-Liste, oder? Na, wobei. Ah, ja, unterschätzt das mal. Und die Bee Gees hast du doch vorhin selbst noch gesagt, dass die noch leben. Also nee, da Musiker, sind tatsächlich die nicht, zwei schon gestorben davon. Das sind ja Brüder. Alt geworden sind, die stimmt, heute noch gespielt werden. Die Gibbs-Brüder sind die, glaube ich, ne? Ja, genau. Die Gibbs-Brüder. Die Gibbs-Abdruck-Brüder. Puh. Hinweis 10. Zu Ehren meines 70. Geburtstags wurde in Äthiopien eine Statue von mir eingeweiht. In Verbindung bringt man mich eigentlich aber mit einem ganz anderen Land. Dass du uns aber nicht verrätst. Leider nein. Super Tipp. Also, ich sag's mal so, ich würde es euch ja verraten, aber Matthias Dunkel hat halt die Hinweise geschrieben, von daher. Ja, schieb ich da alles auf Matthias Dunkel. Wie viele Hinweise kommen noch? Null. Null. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei den Hinweisen, das war wieder so, das ist so eine belehrende Folge, ne? Das ist so keine, wo man draufkommen soll, sondern eine, wo man was lernen soll. Ich hasse es lernen. Okay, dann gebe ich euch einfach mal Hinweis Nummer 11, den ich hier spontan erfinde. Mein Name ist. Eine fränkische Coverband coverte einen Song von mir und verdrehte damals den Songtitel in eigentlich das genaue Gegenteil. Also, die Band ist JBO, bin ich mir ziemlich sicher. Ist die Band JBO? Ja. Naja, bei fränkischen Coverbands. Also Coverband im Sinne von, sie machen auch wirklich was anderes mit dem Song. Nicht spielen nur Covers, sondern verändern auch. I didn't start the fire. Gehen wie ein Ägypter. Nein. Oh Gott, JBO ist auch echt was ich meide, wo es geht. Ja, verstehe ich sehr gut. Fand ich mal irgendwie als Jugendlicher ganz cool, aber irgendwie so ein bisschen absurd. Das ist eine von diesen Bands, wo ich mir gedacht habe, so, ja, okay, die waren halt irgendwie, als ich Jugendlicher war, fanden etliche Leute cool und ein paar Sachen fand ich auch gut und dann fand ich aber andere Sachen gut. Und irgendwann, so Jahre später, gucke ich und denke mir, ey, die gibt's immer noch und die produzieren immer noch neue Songs. Das ist der Hammer. Also, gut für alle, die es mögen, aber es ist so, es sind so viele Sachen für mich gefühlt halt stehen geblieben und ich bin weitergegangen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, das trifft es ziemlich genau. Du hast dich in eine schlechtere Richtung entwickelt und sie sind direkt. Nee, ich will das überhaupt nicht als negativ beurteilen oder sowas, sondern einfach, die machen ihr Ding und ich fand es eine Zeit lang gut und bin dann halt irgendwo anders weitergegangen. Und es ist halt interessant, wenn du irgendwann später zurückguckst, dann denkst du halt, naja, die haben damals 3 Alben gemacht und oh, jetzt gibt's, keine Ahnung, 10. Krass. Naja, aber vor allem ist es halt immer das Gleiche. Ne? Es gibt ja Bands, die entwickeln sich weiter. Ja, und oft auch in der Richtung, dann sagen alle, oh, jetzt machen die was ganz anderes, das ist ja ganz ja, genau, doof. Ja, aber die wenigstens bewegt sich da was. Ja, ja. Ja. So jetzt wie Ärzte zum Beispiel. Ja. Ärzte ertrage ich heute nicht mehr, aber die haben sich wenigstens irgendwie in irgendeiner Form weiterentwickelt. Aber ich glaube, über JBO kann man das, glaube ich, nicht sagen. Selbst cool, Heino hat sich weiterentwickelt. Drin. Hier, Heino, hier dieses Metal-Album. Nee, mit freundlichen Grüßen, ja, Cover-Album. Dieses Cover-Album, das er zuletzt gemacht hat. Ja, kann man davon halten, was man will, aber das war wenigstens mal ein neuer Heino. Ja. Ja. Okay, keine Ahnung. Meine Figur wird sehr oft auf gefälschten T-Shirts abgedruckt. Die Queen. Als Hinweis Nummer 12. Mona Lisa. Bob Marley. Richtig, es ist Bob Marley. Warum Marley? Ist Boy Alive im Vergleich zu anderen Jamaikanern? Ja, der wird halt, also ich lese den Hinweis auch nochmal genau vor. Meine vergleichsweise helle Hautfarbe brachte mir den Spitznamen White Boy in meiner Nachbarschaft. Das habe ich dir ja aber vorhin gesagt, dass damit ein Weißer gemeint ist, das habe ich schon gerochen. Mhm. Hm. Okay, gut. Nee, da war ich tatsächlich nicht. Ich will diese Spinne sehen. Neue Spinnenart nach Bob Marley benannt. Sehr gut. Ich hatte jedenfalls einen großen Spaß. Und wenn auch ihr mal eine Folge von uns schreiben wollt, könnt ihr die uns zukommen lassen. Entweder meine Wenigkeit, dem Jürgen oder dem Dominik. Kontakt findet ihr auf das-a.ch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nee, Moment, wir sind hier noch nicht fertig. Und immer schön eincremen. Wenn man nämlich mal Spinne und Musiker bei Google eingibt, dann kommt raus, dass nach David Bowie auch eine Spinne benannt ist. Nach wem? Nach David Bowie. Ja, bestimmt. Es gibt doch auch mega, die ist mega widerlich. Also verglichen mit der Spinne, die nach Bob Marley benannt ist, ne? Boah. Es gibt auch eine, aber das glaube ich habe ich schon mal erwähnt, es gibt glaube ich eine Fliegen- oder also eine Mückenart, die nach, wie heißt der, nach Arnie benannt ist, weil die so absurd große Oberarme hat für den Körperbau. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.